Haben die Eltern Pflichten gegen ihre Kinder? Auch das noch, ja. Ich halte nie auf, lauter Pflichten. Die Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu lieben, zu ernähren und zu erhalten, für ihre religiöse und bürgerliche Erziehung zu sorgen, ihnen ein gutes Beispiel zu geben, sie von der Gelegenheit zur Sünde fernzuhalten, ihre Fehler zu verbessern und ihnen zu helfen, in den Stand zu treten, zu dem sie von Gott berufen sind. Also noch weiter gefächert als die Pflichten der Kinder gegenüber den Eltern, wenn die christlichen Eltern immer daran denken würden oder immer daran gedacht hätten. Es hat nie viele Probleme gegeben der christlichen Gesellschaft. Die Eltern müssen ihre Kinder lieben, ihnen Wohlwollen zeigen, für ihr Wohl sorgen, ist dann eben heißt er, leiblich und geistig, müssen sie ernähren und erhalten, für ihre religiöse und bürgerliche Erziehung sorgen, die erste Pflicht zur Erziehung, damit auch das erste Recht über die Erziehung der Kinder liegt bei den Eltern, logischerweise, das ist ein Naturgesetz, indem sie eben die Kinder in die Welt gesetzt haben. Jetzt gelesen, am Anfang von diesem ganzen Schlamassel, von dieser Krise, ist ja irgendwo geschrieben in den österreichischen Nachrichten, ja, jetzt werden die Eltern zu Helfern der Lehrer und der Schule, der Erziehung ihrer Kinder, also verkehrter kann man es gar nicht mehr sehen, das Ganze, aber glauben so die meisten Leute, dass die Eltern jetzt praktisch wieder irgendwelche Helfer und Handlanger sind der Erziehung, die sonst nur in die Hände von Spezialisten gelegt werden darf. Die Eltern erziehen ihre Kinder, können sie auch ausbilden, sie können, wenn sie wollen, sonst sie eben nicht können, delegieren sie in gewisser Weise in die Schule, Volksschule, Hauptschule, was halt für Schule ist dann, Berufsschule, die dann den Eltern unter die Arme greift, für das, was sie nicht können, nicht tun können. Aber sonst überhaupt allgemein die Fürsorge und die Pflicht zur Erziehung der Kinder liegt immer bei den Eltern und wird auch über so auch gehandhabt. Ich meine, sonst müssten sich die Eltern um nichts kümmern, wenn die Kinder eingeschult sind. Aber das hat es noch nie funktioniert. Dann müssen trotzdem schauen, dass alles passt in der Schule oder wenn es Probleme gibt mit den Lehrern oder mit anderen Mitschülern oder was weiß ich, und sich um alles kümmern. Oft eben katholische Eltern heutzutage gegen die Lehrer, wenn sie ihre Kinder dazu in die Schule schicken oder schicken müssen. Ja. In Ungarn war das so witzig, wenn den Leuten geraten, da sie zugekommen sind, vor ein paar Jahren, ihre Kinder auch daheim zu unterrichten, also möglich ist. Zum Glück, im staatlichen Gesetz her ist noch nicht verboten. Und haben so gemacht und immer ein bisschen zögernd natürlich, wie so es auch nicht anders sein kann. Und dann nach ein paar Monaten haben wir gesagt, die Eltern, sie brauchen jetzt auch nicht viel mehr, verwenden jetzt auch nicht viel mehr Zeit für die Schule der Kinder, auch wenn sie jetzt daheim unterrichten, weil sie haben vorher schon so viel Zeit verwendet, um mit den Lehrern zu reden und zu streiten und was weiß ich und alles zu richten, damit das so gepasst hat, wie sie das wollten. Also, kupft wie katscht, wie man auf Deutsch sagt. Ja, in dem Fall die Schule nicht mehr wirklich tut, was die Kinder, als die Eltern für ihre Kinder wollen, die katholischen Eltern. Es ist gescheiter, wenn sie es zu Hause unterrichten und erziehen, soweit das eben möglich ist. Ist ja auch logisch. Die Eltern müssen ihren Kindern ein gutes Beispiel geben. Sie von der Gelegenheit zur Sünde fernhalten, schauen, mit wem sie Umgang haben, Freunde und so weiter, Spielkameraden, einen kleineren, ihre Fehler verbessern, ihnen helfen, dass sie ihre Fehler verbessern, tugendhaft werden, das gehört zur Erziehung, ganz logisch zum Gesamtziel der Erziehung, dass die Seelen in den Himmel kommen. Das letzte Ziel jedes menschlichen Tuns, auch jeder Autorität, dass sie vor Augen haben sollte, und sollen ihnen helfen, in Stand zu treten, zu dem, dass sie von Gott berufen sind. Berufsstand oder geistlicher Stand, je nachdem. Die Eltern da schauen, dass jeder dahin kommt, wo er hingehört.